Unter der Regierung Davids fand einst 3 Jahre lang Jahr für Jahr eine Hungersnot statt. Da bemühte sich David um eine Offenbarung Jahwes, worauf Jahwe erwiderte, auf Saul und seinem Hause ruht eine Blutschuld, weil er die Gibeoniten umgebracht hat. Der König ließ die Gibeoniten kommen und fragte sie, die Gibeoniten gehören nämlich nicht zu den Israeliten, sondern zu den Überbleibseln der Amoriter, obgleich nun die Israeliten ihnen dereinst Verschonung zugeschworen hatten, versuchte Saul in seinem Eifer für die Israeliten und Judäer sie auszurotten. David also fragte die Gibeoniten, was soll ich für euch tun und womit soll ich Sühne schaffen, dass ihr Jahwes Erbteil wieder segnet? Die Gibeoniten erwiderten ihm, es handelt sich für uns gegenüber Saul und seinem Hause nicht um Silber oder Gold, und es steht uns nicht zu, irgendjemand in Israel zu töten. Er entgegnete, was fordert ihr, dass ich euch tun soll? Da sprachen sie zum Könige, der Mann, der uns aufgerieben hat und der darauf sann, uns auszutilgen, so dass wir im ganzen Gebiet Israels nicht mehr existieren sollten, aus dessen Nachkommen soll man uns 7 Männer ausliefern, dass wir sie in Gibeon auf dem Berge Jahwes Jahwe aussetzen. Der König erwiderte, ich werde sie ausliefern. Der König verschonte jedoch Meribal, den Sohn von Sauls Sohn Jonathan, um des Eides willen, den sie sich gegenseitig bei Jahwe geleistet hatten, David auf der einen und Sauls Sohn Jonathan auf der anderen Seite. Dagegen ließ der König die beiden Söhne, die Rizpa, die Tochter Ajas, Saul geboren hatte, Armoni und Meribal, sowie die 5 Söhne von Sauls Tochter Merab, die sie Adriel, dem Sohne Basile aus Mehola, geboren hatte, den Gibeoniten ausliefern. Die setzten sie vor Jahwe auf dem Berge aus, so dass die 7 zusammen umkamen, und zwar wurden sie in den ersten Tagen der Ernte umgebracht. Aber Rizpa, die Tochter Ajas, nahm ihr Trauergewand und machte sich daraus ein Lager auf dem Felsen zurecht vom Beginn der Ernte an, bis Regen vom Himmel auf die Toten niederfiel, und verhinderte so, dass die Vögel unter dem Himmel bei Tag und die wilden Tiere bei Nacht sich über sie hermachten. Als man nun David hinterbrachte, was Sauls Kebzweib Rizpa, die Tochter Ajas, getan habe, machte sich David auf den Weg und ließ sich die Gebeine Sauls, sowie die seines Sohnes Jonathan von den Bürgern von Jabes in Gilead herausgeben, die sie von dem freien Platze zu Bethsan gestohlen hatten, wo die Philister sie damals, als sie Saul auf dem Gilboa schlugen, aufgehängt hatten. Er brachte die Gebeine Sauls und die seines Sohnes Jonathan von dorthin weg, dann sammelte man die Gebeine der Ausgesetzten und begrub sie bei den Gebeinen Sauls und seines Sohnes Jonathan, im Gebiete von Benjamin in Zela, im Grabe seines Vaters Kis. Den Befehl des Königs führte man genau aus, und von da an ließ sich Gott für das Land wieder günstig stimmen. Als einst wieder ein Krieg zwischen den Philistern und Israel ausgebrochen und David in Begleitung seiner Untergebenen zum Kampfe gegen die Philister hinabgezogen war, erhob sich, als sie sich zu Gob lagerten, Dod, einer von den Riesenkindern, dessen Speer 300 Sekel Erz wog und der mit einem neuen Schwert umgürtet war und gedachte David zu erschlagen. Da kam ihm Abisai, der Sohn der Zeruja, zu Hilfe und schlug den Philister tot. Damals beschworen Davids Helden diesen mit den Worten, du darfst nicht mehr mit uns in den Kampf ziehen, dass du die Leuchte Israels nicht auslöschest. Später kam es bei Gob nochmals zum Kampfe mit den Philistern. Damals erlegte der Husatiter Sibbeschai den Saf, der auch zu den Riesenkindern gehörte. Als es dann nochmals bei Gob zum Kampfe mit den Philistern kam, erlegte Elhanan, der Sohn Jairs aus Bethlehem, den Goliath aus Gat, dessen Speerschaft einem Weberbaume glich. Als es einst wieder bei Gad zum Kampfe kam, befand sich da ein riesenlanger Mensch, der an den Händen je 6 Finger, an den Füßen je 6 Zehen hatte, zusammen 24, und der ebenfalls vom Riesengeschlechte stammte. Als dieser Israel höhnte, erlegte ihn Jonathan, der Sohn von Davids Bruder Simei. Die genannten 4 stammten vom Riesengeschlechte zu Gad und fielen durch die Hand Davids und seiner Untergebenen.